Kundgabe 3552. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.09.1945. Gottes Führung und Beistand. So verlasset euch gänzlich auf die Führung eures Vaters im Himmel und trachtet nur danach, seinen Willen zu erfüllen. Rufet euch immer ins Gedächtnis, dass euer Lebensweg euch vorgeschrieben ist und dass ihr ihn zurücklegen müsset, wie es Gottes Wille ist, dass ihr aber auch Leid und Not für euch erträglich machen könnt, so wie ihr die Fühlungnahme mit Gott nicht verlieret, denn dann berühren sie euch nur schemenartig. Das Leid wird euch nicht niederdrücken, sondern nur stählen und widerstandsfähig machen für die Drangsal, welche die letzte Zeit mit sich bringt. Es ist nur noch ein kurzer Kampf, den ihr zu bestehen habt, der aber eure ganze Kraft erfordert. Und ihr werdet auch diesen siegreich ausfechten, so ihr euch stets auf die Hilfe des himmlischen Vaters verlasset. Denn er ist bei einem jeden, der seine Nähe begehrt. Schöpfet Kraft aus dieser Gewissheit und fürchtet euch nicht, was auch kommen mag. Unter seinem Schutz seid ihr wohl geborgen, wenn auch nach außen eure Lage noch so gefahrvoll erscheint. Denn ihr habt sein Wort, und somit lagert ihr euch am Quell der Kraft und dürfet schöpfen, so wie ihr Verlangen habt, euch zu stärken und zu laben. Es ist sein Wille, dass ihr gespeist und getränkt werdet, so ihr hungert und dürstet. Und deshalb hat er euch den Quell erschlossen, den Born, aus dem unaufhaltsam lebendiges Wasser entströmt, dessen Genuss euch davor schützet, dem ewigen Tode zu verfallen. Und so ihr das ewige Leben zu gewinnen trachtet, brauchet ihr euch nimmermehr um Erhaltung des irdischen Lebens zu sorgen, um euer Schicksal und um irdische Geschehen. Denn alles dieses richtet Gott nach seinem weisen Ermessen, für euch zum Segen. Er selbst führt euch an der Hand und er weiset auch seine Himmelsboten an, euch zu betreuen, geistig und irdisch. Und so leget ohne Sorge euren Erdenweg zurück, glaubet und vertrauet und fürchtet nichts, was euch unüberwindlich erscheint. Ihr werdet das Leben meistern mit Gottes Hilfe. Denn er verlässet euch ewiglich nicht. Amen.